Laut Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Jeju Shibo veranstalteten am 7. Juli die südkoreanischen Organisationen, und zwar Stadtbürger von Daegu für die Auflösung der Partei für freies Südkorea und Solidaritätsverein für Demokratie, Volksleben, Friedliche Landesvereinigung und Souveränität von Daegu und dem Bezirk Notgyongsang vor dem Parteigebäude der Stadt Daegu und des Bezirks Notgyongsang eine Totenfeier für die Partei für freies Südkorea. Der Sprecher der Totenfeier hob hervor, die Partei für freies Südkorea solle wenigstens jetzt als Tote im Grab über alle Verbrechen aus der Zeit der Partei der Neuen Welt nachdenken und sich dazu entschließen, nie wieder solche Verbrechen zu begehen. Und ab 17. Juni finden in Daegu jeden Tag die Demonstrationen der Stadtbürger für die Auflösung der Partei für freies Südkorea statt.